Kundgabe 6318. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.07.1955. Erlösung aus der Form. Zahllose Formen schon habt ihr durchwandern müssen. Und noch immer nicht seid ihr aus der Form erlöst, denn eure Seele, das Geistige, das sich zur Höhe entwickeln soll, ist noch immer von einer materiellen Hülle umschlossen, die für sie eine Fessel bedeutet, denn sie kann sich nicht frei und unbeschwert erheben in das geistige Reich. Doch ein endlos langer Weg ist schon zurückgelegt worden von ihr, und wüsstet ihr Menschen, wie kurz noch die letzte Wegstrecke ist und wie nahe euch ein überaus herrliches Ziel winkt, ihr würdet nur noch dieses Ziel vor Augen haben und darauf zusteuern. Es wird euch zwar immer wieder gesagt, aber ihr glaubt zu wenig. Und es ist auch nicht möglich, euch die Rückerinnerung zu geben in die vergangene Zeit eurer Entwicklung, weil ihr dann von Furcht getrieben alles machen würdet, um diesen Gang nicht noch einmal zurücklegen zu müssen. Ihr müsstet ohne jedes Wissen das letzte Ziel anstreben. Doch es wird euch Kenntnis davon gegeben in Form von Belehrungen, die ihr aber genauso gut ablehnen wie annehmen könntet, weil Beweise dafür euch nicht gegeben werden können. Wenige Menschen nur nehmen ein solches Wissen als Wahrheit an. Diese aber sind erheblich im Vorteil jenen gegenüber, die nicht glauben und darum verantwortungslos in den Tag hineinleben. Denn eines Beweises bedürfen sie nicht, weil sie es in sich fühlen, was Wahrheit ist, und der Erkenntnis gemäß nun auch leben auf der Erde. Sie überwinden gleichsam die letzte Form, die nur noch ihre Seele birgt bis zum Tode des Leibes, um dann völlig unbeschwert in das geistige Reich eingehen zu können. Die Menschen auf der Erde wandeln schon dicht an der Grenze zum geistigen Reich. Es ist kein weiter Weg mehr zum Ziel. Und der Leibestod kann das Ende sein einer endlos langen Entwicklungszeit. Es kann aber auch der Kreislauf von Neuem beginnen. Das Wesen kann stürzen von der schon erreichten Höhe in die tiefste Tiefe. Die schon erheblich gelockerte Außenform kann sich wieder verdichten und von einer Erlösung aus der Form ist endlos lange Zeit keine Rede, weil die Gnadenzeit in der letzten Verkörperung nicht genützt wurde. Welcher Mensch aber glaubt dies und zieht daraus die Konsequenzen? Es ist eine Willensangelegenheit, die jeder Mensch selbst entscheiden muss. Es kann nur das Wissen den Menschen unterbreitet werden. Der Mensch selbst aber muss ohne Zwang dazu Stellung nehmen, wenn er einen Vorteil aus einem solchen Wissen ziehen will. Es wird ihm dies aber leicht gemacht, wenn er keinen Widerstand leistet. Denn dann wird an ihn so viel Gedankengut herangetragen, dass er gleichsam von selbst dazu veranlasst wird, nachzudenken über seine Entwicklung, über seine Erdenaufgabe und über sein Ziel. Was er nicht selbst sucht, das wird ihm zugetragen und immer wieder auf seinen Willen eingewirkt, darüber nachzudenken. Nur die letzte Entscheidung muss er selbst treffen. Und diese verlangt nun ein bewusstes Leben, ein Leben jenem Wissen entsprechend, das Überwinden der letzten Form durch das innige Verlangen nach Freiheit, nach Licht und Kraft, nach Gott. Durch Selbstgestaltung, zur Liebe. Durch die Liebe nur erlöset sich das Geistige aus der Form, die euch nur darum gegeben wurde, weil ihm die Liebe mangelte. Die Kraft der Liebe aber sprengt jede Form und gibt dem Geistigen ewige Freiheit. Amen.